Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Hier ist immer der Sunday Service und eben gerade zum Einstieg ein langer Track von The Asteroid Number 4. Die Band gibt seit 15 Jahren, kommt aus San Francisco und macht Musik schon seit einer Ewigkeit zwischen kosmischer Musik, Krautrock, bisschen Psychedelic 60 Sound und natürlich ganz, ganz viel Shoegazing auch dabei. Und neuestes Album, zwar ihr achtes inzwischen, einfach nur selbst betitelt The Asteroid Number 4. Ihr Track gerade eben hieß Rukma Vimana. Heute in der Sendung gibt es ziemlich viel neues Zeugs, und zwar All Jay ist dabei, The Drums, dann Bass Drum of Death. Ich habe Kelly Okereke, den Frontman von Block Party, dann ist Will Oldham alias Bonnie Prince Billy mit am Start. Die Rivulets aus England kommen, Lucky Elephant, und wir bleiben erstmal musikalisch in Kalifornien. Von San Francisco geht's nach LA mit Flying Lotus. And I can sing song and I can unite with you that I love, you that I like. Look at my life and tell me I fight. This that final destination. This that fancy information. This that fancy inspiration. This that crack the installation. This that quantum dropping that fist pumping that bomb detonation. Please don't bomb my nation. And bomb me flew away. I got my control when I'm here. You gon' hate me when I'm gone. Ain't no blood pumping, no fear. I got hope inside of my bone. This that life beyond your own life. This ain't physical for mankind. This that outer body experience. No coincidence, you been died. Picture death. Catch me now. Flying Lotus macht seit Jahren Musik an der Schnittstelle zwischen Jazz, Hip-Hop und Elektronik und ziemlich vielen losen Bändern, die da so kreuz und quer zwischenhängen, zwischen diesen ganzen Musikstilen. Neuestes Album von ihm heißt You're Dead mit einem fetten Ausrufezeichen dahinter und er wird unterstützt bei einigen Tracks von zum Beispiel Snoop Dogg ist dabei oder eben bei dem Song Never Catch Me, Kendrick Lamar, also hier große Namen mit im Studio gewesen bei Flying Lotus, der aus L.A. kommt und eigentlich Steven Allison heißt und ziemlich bekannte Großeltern hat. Seine Großmutter hat, glaube ich, damals mit Marvin Gaye zusammengearbeitet und fürs Motown-Label und andere Querverweise gibt es dort en masse sozusagen. Future 3 sind drei Herren aus Kopenhagen, die ihr letztes Album 2001 rausgebracht haben und die aber auch in diversen Solo-Aktivitäten ihre Hände im Spiel haben oder anderen Aktivitäten ihre Hände im Spiel haben. Zum Beispiel Anders Remner, kennt man auch von Dub Tractor, Thomas Knark ist dabei, aka OP8 und Jesper Skarning, der auch als Akustik Musik macht. Die drei sind Future 3 und auf ihrem neuesten Album With and Without gibt es auch Gastsängerinnen und Gastsänger. Bei dem Track Revenant ist Benoit Pioulard an den Vocals zu hören. All the false and all the fair and all the miss amid the air. Thank you. Klänge hier von Figure 3 aus Kopenhagen. Drei gestandene elektronische Musiker hier mit Benoit Pioulard an den Vocals. Revenant, ihr Track vom neuesten Album With and Without. Ich weiß nicht, worauf sich das beziehen soll, weil vielleicht ja auf die Unterstützung, die gesangliche, weil die Hälfte der Tracks ist mit Vocals, mit Gastsängerinnen und Sänger, die Hälfte ohne. Vielleicht hat dies der Bezug zum Albumtitel. Wir bleiben in Kopenhagen. Kaspar Björke, auch ein Künstler, der schon seit über 10 Jahren inzwischen Musik macht. Sein neuestes Album trägt den Titel After Forever. Hör mal rein, hier kommt sein Track Rush. Don't rush. Mann, oh Mann, da liebäugelt Kaspar Björk aber ganz schön mit 80er-Jahre-Sinti-Pop auf seinem neuesten Album After Forever. Der Track Rush war gerade eben zu hören von dem Musiker aus Kopenhagen. The Vaselines sind eine Band aus Glasgow. Die veröffentlichten ihre ersten Singles 1986 und waren damit eine der Keimzellen der Class of 86. Schrammelpop war damals das neue Ding und sogar Nirvanas Kurt Cobain fand Gefallen daran. Immerhin coverte er ein paar Jahre später Songs wie Molly's Lips oder auch Son of a Gun. Alles Songs, die aus der Feder von den Vaselines stammten und die die Band damit posthum bekannt machten. Denn die hatten sich 1989, kurz nach der Veröffentlichung ihres ersten Albums Dum Dum, inzwischen aufgelöst und die beiden Mitglieder Eugene Kelly und Francis McKee gingen eigene Wege. Seit ein paar Jahren sind sie wieder zusammen und haben letzte Woche ihr inzwischen schon drittes Album veröffentlicht. V for Vaselines heißt dieses und hiervon der schöne Track Earth is Speeding. Ihr hört den Sunday Service und das gerade ein bisschen Zukunftsmusik hier mit We Are Shining. Die Band veröffentlicht ihr Debütalbum Kara im November, ist also noch ein bisschen hin. Und schon mal daraus hier für euch der Track Hot Love, der schon mal ein bisschen Vorgeschmack auf mehr macht. Wenn die Platte so ist wie dieser Track hier gerade eben, kann das eine ganz große Nummer werden. Paul McCartney kennt ihr sicherlich alle, war ja mal mit Songwriter, mit John Lennon zusammen bei den Beatles, na klar, und dann mit Wings und anderen Bands auf jeden Fall für viel, viel Popgeschichte gesorgt. Jetzt gibt es eine, ja, Tribute-Album, The Art of McCartney heißt dieses Werk. Da werden 42 Songs von ihm gecovert, die er geschrieben hat, aus allen seinen Schaffensphasen sozusagen. Und da sind drauf Roger Daltrey, Jamie Cullum, Barry Gibb, Billy Joel, Chrissy Hynde, Bob Dylan, Brian Wilson. Also wirklich ganz, ganz große Namen, die sich hier an McCartney-Tracks sozusagen versuchen. Und daraus für euch hier der Song Hello Goodbye von The Cure. I say go, go, go. Oh no. You say goodbye, and I say hello. I'm Nichts gegen The Cure. Die haben früher wirklich ganz, ganz großartige Platten veröffentlicht, aber hier haben sich doch ein bisschen die Finger verbrannt bei Hello, Goodbye. Das Original kennt ihr alle von den Beatles. Und die Coverversion dann doch ein bisschen schwierig, will ich mal sagen. Das Original dann doch um einiges besser und das hätte man auch eigentlich sehr viel cooler covern können. Das Ganze übrigens hier an den Tasten, an den Keyboards, war James McCartney, der Sohn von Paul McCartney, zu hören. Und das Ganze vom Album The Art of McCartney. Eine Hommage, ein Tribute sozusagen sagen an Sir Paul McCartney und seine Songwriter-Qualitäten. Auch das Ganze erscheint erst im November und vielleicht ja das richtige Weihnachtsgeschenk für eure Eltern, wenn die alte Beatles-Fans sind. Ist sicherlich einiges dabei, um denen das Herz zu erwärmen. Und Weihnachten ist ja nicht mehr so lange hin. In den Geschäften gibt es auch schon Lebkuchen und andere Weihnachtskekse. Ganz, ganz furchtbar, die Geschichte. Ganz, ganz toll hingegen sind Bass Drum of Death. Hier kommen die Punkrocker aus L.A., glaube ich, kommen sie mit ihrem Track Black Don't Glow. This heißt das neueste, das dritte Album von Bass Drum of Death, die übrigens nicht aus L.A. kommen, sondern aus Mississippi, aber immerhin aus den USA und machen hier wirklich eine runde Sache. John Barrett ist Kopf dieser Band, schreibt die Songs, spielt Gitarre und singt auch und in guten Momenten klingen sie wirklich wie die guten alten Buzzcocks und man kann wirklich ordentlich mitgrölen, wenn man die Songs einigermaßen im Ohr hat und da bleiben sie ziemlich schnell hängen. Track gerade eben hieß Black Don't Glow und hier noch einer von Bass Drum of Death. Titel heißt Burns My Eye. Yeah. Burns, My Eye. Das war ein Bass Drum of Death, Punkrock der besseren Sorte. Das Ganze hier vom Album Rhythm ist wirklich eine ziemlich gute, ziemlich spannend, gute gemachte Platte hier, die man sich mal zu Gemüte führen sollte, vor allen Dingen, wenn man langweiliger Musik entgehen möchte. Sehr zu empfehlen, das Ganze. Keeley Okereke kennt ihr sicherlich alle als Frontman der britischen Band Block Party. Der ist schon seit einiger Zeit auf Solofahrt unterwegs, hat vor einigen Jahren mit The Boxer sein Solo-Debütalbum veröffentlicht. Jetzt gibt es den Nachfolger Trick. Und ich muss ehrlich sagen, so richtig ankicken tut mich das nicht. Da finde ich die allerersten Blockparty-Sachen dann irgendwie doch besser. Und wenn es da Remixe von gab, waren die auch großartig. Wenn es in die Richtung gehen würde, dann wäre die Platte toll. Aber leider hat er dann doch einen anderen Weg eingeschlagen. Hier kommt Keeley mit seinem Track Humor Me. Kuma Mi. Das war ein Track von Kelly alias Kelly Okereke, wie er ganz mit vollem Namen heißt. Ich glaube auch das, Kelly ist nicht sein wirklicher Vorname, aber Okereke, glaube ich, dürfte sein wirklicher Nachname sein. Das ist so auf Tracklänge mal ganz okay, aber auf Albumlänge dann doch dann irgendwie alles etwas gleichtönig geworden auf seinem neues Album Trick. Schade eigentlich, weil ich glaube, dass der Knabe dann doch eigentlich relativ viel Potenzial hat, wie man ja doch mal zumindest beim ersten Blockparty-Album mit seiner Band sehen und vor allen Dingen auch hören konnte. Solar Jesus ist auch nur ein Künstlername von einer Dame, die in Wirklichkeit Nika Rosa Danilova heißt. Ihre Vorfahren kommen aus Russland, aber sie ist aufgewachsen in den USA und veröffentlicht diese Woche ihr viertes Album. Das trägt den Titel Tiger. Und hier kommt Solar Jesus mit ihrem Track Go in Klammern Blank Sea. Solar Jesus, stimmgewaltig ist sie ja schon seit einiger Zeit und bekannt dafür auf jeden Fall. Ihr Track Go Blank Sea vom neuen Album Tiger. Letzter Track in der ersten Stunde kommt von Purling Hiss, einer großartigen Band aus der Philadelphia, um den Songwriter Mike Polis. Die haben mit Werden vor kurzem eine ziemlich großartige Platte veröffentlicht. Davon hier ihr Track Six Ways to Sunday, liegt mir alleine schon aufgrund des Titels. Ne? Hier Sunday Service, Six Ways to Sunday. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Hier kommt Purling Hiss.